Tasche, wir hätten gerne drei Pilsetten und die Möglichkeit, dass unser kleiner Kumpel hier da drüben dem Mädchen ein kleines Ständchen halten darf. Drei Pilsetten sind sofort da und die Sache mit dem Ständchen geht auch in Ordnung. Ja, wunderbar. Sag mal, habt ihr denn nicht vielleicht irgendwo eine Klavierbegleitung? Nein, tut mir leid, wir können höchstens eine Gitarre geben. Gitarre geht auch, aber da müsste es schon elektrische sein. Aber natürlich, wir haben doch hier ein Leih und ein alter Keyboard. Aha, können wir das mal hören? Ja klar, warte mal. Ich merke schon, in Berlin gibt's noch Service.